ARD. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen. Ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Wir schauen auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wir suchen nach den besten Lösungen und wir sind gespannt auf eure Fragen. Auch die wollen wir beantworten. Und das tun wir mit der renommierten Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo, Frau Kempfert. Hallo, Herr Schödel. Ich grüße Sie. Anfangen möchte ich mit einer Personalie, die für die deutsche Klimapolitik wichtig ist. Wir wissen nämlich, wer in der neuen Bundesregierung Landwirtschaftsminister werden soll. Er kommt aus der CSU. Vorgestellt wurde er natürlich von CSU-Chef Markus Söder. Und das, wie immer, mit einem gewissen Unterhaltungswert. Hören wir mal kurz rein in die Pressekonferenz. Ein wichtiges Ministerium ist Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Heimat. Insofern passt die Besetzung Alois Rainer aus Niederbayern, aus dem Bereich Straubing, perfekt. Er war lange Bürgermeister, ist damit im ländlichen Raum verankert. Statt dem grün-veganen Özdemir kommt jetzt der schwarze Metzger. Jetzt gibt es wieder Leberkäse statt Tofu-Thümelei. Ich freue mich sehr. Ich glaube, es ist ein gutes Signal. Frau Kempfert, Sie sind Veganerin. Fühlen Sie sich angegriffen, wenn Sie solche Sätze hören? Oder ist das für Sie Unterhaltung, Politik, Folklore, über die Sie schmunzeln müssen? Naja, eher Letzteres, glaube ich. Ich glaube, das ist ja auch Absicht, dass da so ein bisschen die Ernsthaftigkeit nicht gezeigt werden soll. Das stört mich so ein bisschen. Ich glaube, es ist mal Zeit wieder für Ernsthaftigkeit, dass man das so abwertet. Also ich fühle mich da jetzt nicht in irgendeiner Form aufgefordert, irgendwas zu ändern. Aber ich finde es irgendwie ein Widerspruch in sich, der da immer wieder kommentiert wird. Denn es ist ja doch irgendwie auffällig, dass Herr Söder gerne über Essen spricht oder das auch gerne postet oder was auch immer. Also so eine Aufgabe des Foodbloggers mittlerweile hat. Und das ist irgendwie so sehr populistisch. Das finde ich etwas schade. Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass Herr Özdemir mal jemals einen Tofu-Schnitzel empfohlen hat. Also der Einzige, der hier immer irgendwie was empfiehlt, eine Speisenauswahl, ist offensichtlich Herr Söder. Und damit hat sich das irgendwie für mich als sehr seltsam angefühlt. Also ich werde kein Fleisch essen, obwohl ich da jetzt aufgerufen werde. Also es ist so ein Widerspruch in sich. Man unterstellt den Grünen, dass sie das immer getan hätten, haben es aber gar nicht getan. Aber er tut es ständig mit dieser Art der Bekanntmachung. Und das finde ich dann doch irgendwie etwas schade. Ich glaube, jetzt können wir mal auch wieder ernsthaft sein. Und das Landwirtschaftsministerium hat viele wichtige Aufgaben zu erfüllen. Wir wissen, wie klimaschädlich Fleischessen ist. Und das sollte man doch irgendwie alles nicht vergessen. Es gibt hervorragende Tofu-Gerichte. Da kann man Herrn Söder ja nur mal zu einladen, dass er das wirklich mal probiert. Es schmeckt echt gut. Also ein kleiner Appell für mehr Ernsthaftigkeit. Natürlich wollen wir in dieser Folge nicht nur über den Landwirtschaftsminister sprechen. Die Union hat schließlich alle ihre designierten Ministerinnen und Minister vorgestellt und die schauen wir uns genauer an. Welche Kompetenzen bringen die mit und welche Klimapolitik haben wir zu erwarten? Dann schauen wir natürlich auf den massiven Stromausfall in Spanien und Portugal. Welche Erkenntnisse gibt es über die Ursachen? Und kann so etwas auch bei uns in Deutschland passieren? Dann haben Sie uns, Frau Kempfert, eine ganz neue Studie mitgebracht, die zeigt, die Klimakrise wird uns alle sehr viel ärmer machen, als das bisher angenommen wurde. 40% Wohlstandsverlust sind möglich, was eine extrem hohe Zahl ist. Wie kommen die Wissenschaftler auf dieses Ergebnis? Und dann kümmern wir uns um ein Thema, das wir bisher gar nicht beleuchtet haben, nämlich Pflanzenkohle. Wie wird sie hergestellt und welche Rolle spielt Pflanzenkohle beim Klimaschutz? Viele spannende Themen. Bevor wir loslegen, noch der Hinweis, diesen Podcast können Sie werbefrei hören in der App der ARD Audiothek. Wenn alles nach Plan läuft, haben wir kommende Woche eine neue Bundesregierung. Die SPD will ihre möglichen Ministerinnen und Minister am 5. Mai vorstellen. Das heißt, wer Umweltministerin wird, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, welche Unionspolitiker Ämter bekommen. CDU und CSU haben ihre Personalien schon bekannt gegeben. Und diese Personalien werden wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Den Landwirtschaftsminister Alois Rainer hat Markus Söder eben schon vorgestellt. Ansonsten spannend sind sicher zwei Personalien. Katharina Reiche von der CDU soll neue Wirtschaftsministerin werden. Und Carsten Wildberger, ebenfalls von der CDU, soll das neu geschaffene Digitalministerium übernehmen. Frau Kempfert, wenn Sie sich den Unionsteil vom neuen Kabinett anschauen, wo geht die Reise hin in der Klimapolitik? Sind Sie mit der Wahl zufrieden? Naja, also in puncto Klimapolitik, das haben wir ja schon mal besprochen, ist da ja nicht sehr ein großer Schwerpunkt drauf. Und das zieht sich auch so durch, jetzt auch mit dem, was man da vorhat, dass man das Wirtschaftsministerium ja etwas zurechtstutzt, dass das Thema Klimaschutz wieder ins Umweltministerium wandert, kann ja auch wieder alte Grabenkämpfe nach sich ziehen, was wir von früher kennen. Und dass so ein bisschen wieder dieser künstliche Konflikt aufgebaut wird, dass die Wirtschaft gestärkt werden müsste und der Klimaschutz erstmal keine Rolle spielt, obwohl wir uns ja dazu verpflichtet haben, dass die Wirtschaft klimaneutral werden muss bis zum Jahre 2045 und das will ja die Union auch. Also da ist so wieder ein Widerspruch in sich, finde ich, so ein bisschen, dass es deutlich wird, man hat da drauf keinen Schwerpunkt, man will ja ganz deutlich die Wirtschaft stärken, da ist ja auch gar nichts gegen zu sagen, aber es wäre schon gut, wenn man das auch verbindet mit dem Thema Klimaneutralität, denn da tun sich ja die neuen Märkte auf, vom grünen Wasserstoff, Energieeffizienz, die ganzen Innovationen auch im Bereich erneuerbare Energien, Speicher, Batterien, Elektromobilität, das sind ja genau die Märkte, die wir brauchen. Und das jetzt so irgendwie gar nicht mehr zu erwähnen, finde ich sehr auffällig, also sehr konservativ und dann eben auch sehr deutlich, dass die Minister, auch die beiden, die Sie genannt haben, ja aus der Wirtschaft kommen. Also da muss man so ein bisschen aufpassen, dass es da keine Interessenkonflikte gibt. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn es dazwischen überhaupt gar keine Karenzzeit gibt. Also ich finde das okay, dass da auch gewechselt wird, Kompetenzen ausgetauscht werden, aber man muss doch aufpassen, dass da jetzt nicht irgendwie der Ruch entsteht, da Klientelpolitik für alte Arbeitgeber zu machen. Nur zur Ergänzung, die Katharina Reiche, die ja Bundeswirtschaftsministerin wird, die war Geschäftsführerin bei einer Tochtergesellschaft des deutschen Energiekonzerns E.ON und Carsten Wildberger, der Digitalminister wird, der kommt ja auch aus der Wirtschaft, wie Sie gesagt haben, der ist Geschäftsführer von Mediamarkt Saturn, war Telekom-Manager und er hat genau wie die zukünftige Wirtschaftsministerin Katharina Reiche bei E.ON gearbeitet. Also da sehen Sie sozusagen ein Problem drin. Genau, ja, das hätte ich erwähnen müssen. Das ist so ein bisschen das, wo ich Gefahr sehe, dass es da Interessenkonflikte geben kann. Das muss man ausschließen. Aber so grundsätzlich gesehen, Sie haben ja erstmal nach der grundsätzlichen Einordnung gefragt, was man da erkennen kann bei der CDU, ist doch sehr konservativ und sehr, was man auch erwarten konnte, sehr stark auf Wirtschaft konditioniert und Klimaschutz eher nicht im Vordergrund, auch eben durch die eben schon genannten Punkte. Frau Kempfert, man könnte aber auch was Positives in den Personalien sehen. Ich dachte zum Beispiel, dass Sie positiv erwähnen, dass Katharina Reiche ja die zweite Frau in der Bundesrepublik wäre. Die Wirtschaftsministerin wird nach Brigitte Zypris von der SPD 2017 und 2018. Und wenn man sich jetzt den Metzgermeister anschaut, der jetzt Landwirtschaftsminister wird, kann man ja vielleicht auch sagen, okay, gerade weil er Metzgermeister ist, kann er vielleicht auch Leute von Veränderungen überzeugen, die sich sonst von Veränderungen nicht überzeugen lassen. Malen Sie nicht vielleicht auch ein bisschen schwarz? Nee, ich wollte auch gar nicht schwarz malen und denke auch, dass es da durchaus Kompetenzen gibt. Das stelle ich überhaupt nicht in Frage und da bin ich auch missverstanden worden. Also ich habe eher die grundsätzliche Einschätzung, dass man eine gewisse Karenzzeit braucht, dass das nicht schlecht wäre, wenn man eben wechselt zwischen Wirtschaft und den Positionen, die man da hat, weil an der jetzigen Position, gerade im Wirtschaftsministerium oder auch im Landwirtschaftsministerium oder auch Digitalministerium werden ja Entscheidungen getroffen, die für den vorherigen Arbeitgeber eben günstig sein können. So, das war mein Punkt an der Stelle. Aber zu der Frau Reiche, natürlich ist es gut, endlich mal eine Frau, schlimm genug, dass wir das immer wieder erwähnen müssen, dass das erwähnenswert ist, aber sie hat natürlich auch Erfahrung in dem Bereich, den sie da jetzt organisieren muss, das ist auch sehr positiv. Ich kenne sie schon ganz lange, ich kenne sie seitdem ich in Berlin bin. Damals habe ich sie zum ersten Mal getroffen, als ich auch Frau Merkel getroffen habe, als es da um die Juniorprofessur ging und dann später auch, als sie im Umweltministerium Staatssekretärin war. Sie kennt sich da aus und sie weiß auch, was zu tun ist, aber es ist eben auch keine leichte Aufgabe. Es gibt eine sehr hohe Erwartungshaltung. Es soll die Wirtschaft im Vordergrund sein. Ich habe eben schon genannt, Klimaschutz gehört dazu. Das wird jetzt sehr stark abgespeckt. Das ganze Ministerium ist ja sehr stark abgespeckt. Digitalisierung wandert ab, Klimaschutz wandert ab, Staatsmodernisierung wandert ab. Man hat da einen gewissen Bedeutungsverlust. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Grund war, warum einige da abgewunken haben. Also sie war ja nicht die erste Wahl, dass sie das nicht machen wollten. Aber jetzt ist sie da, sie hat Kenntnis, das ist gut. Sie ist politisch vernetzt, sie ist sehr konservativ. Lobby Control hatte schon als problematisch auch adressiert, dass es da Interessenkonflikte geben könnte. Die hatte ich auch schon gerade genannt. Und sie braucht eine kritische Distanz zur Energiewirtschaft. Aber sie weiß natürlich, wovon sie da spricht oder was sie machen muss und was da umgesetzt werden muss. Aber ich werde jetzt mal abwarten, wie diese Kommentierung der Personalie weitergeht, weil ich erinnere mich, als ein Staatssekretär von der Agora Energiewende berufen wurde, hieß es dann gleich, das wäre alles totaler Lobbyismus, alles grüne Klientelwirtschaft und so weiter. Sobald es in Richtung Klimaschutz geht, wird da sehr hart ausgeteilt. Und wenn die Wirtschaft da ist, das haben wir ja schon öfters mal beobachtet, dann wird es wohlwollend zur Kenntnis genommen und alle applaudieren und jubeln. Da muss man, wenn man misst, nicht mit zweierlei Maß messen. Und da das muss dann auch an der Stelle auch kritisiert werden. Aber ich denke, sie kann die Dinge, die gemacht werden müssen, und das sind ja nicht wenige, gerade aus dem Wirtschaftsministerium heraus angehen. Sie hat Faible für Wasserstoff in allen Farben, das sehen wir kritisch. Also auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen, wo wir uns eher für grünen Wasserstoff aussprechen. Sie hat ein Faible für E-Fuels, auch das ist sehr ineffizient, sehr teuer. Beides sehr, sehr teuer, wie man das dann zueinander bringen will und die Kosten senken will. Das wird schwierig werden. Dann geht es ja auch um Transformation der Energiewende. Und da wird sie sich streiten müssen mit dem Umweltministerium. Und das kennen wir aus der Vergangenheit, dass so viele Prozesse eben nicht stattgefunden haben, weil man sich da verheddert in zwei Ministerien. Und dann noch zusätzlich auch noch mit dem Digitalministerium oder auch noch mit dem Staatsministerium. Also sie hat da eine schwierige Aufgabe in dem Wirtschaftsministerium. Aber ich habe überhaupt gar keine Zweifel, dass sie das kann und machen wird und auch gut machen wird. Sie hat da genug Erfahrung und kann sich da auch entsprechend durchsetzen. Das ist mit Sicherheit gut. Ich finde sie auch sehr sympathisch und insgesamt eine gute Wahl, glaube ich, jetzt für diese Position. Aber eben mit den Einschränkungen der Kritik auch über die Karenzzeit, über die möglichen Interessenkonflikte, aber auch die Ausrichtung, die schwierig genug sein wird und hoffentlich Klimaschutz nicht völlig vergessen wird. Dann schauen wir gespannt auf den kommenden Montag, wenn die SPD die Umweltministerin oder den Umweltminister benennt, was er dann quasi ja ein bisschen der Gegenspieler vom Wirtschaftsministerium wird. Ja, wieder, ne? Also das hatten wir früher schon mal. Das ist eigentlich so schade, dass man da wieder Zerreibung erzeugt, so viel Energie, unnötige Energie, die man eigentlich nicht bräuchte, ja. Aber so ist es jetzt, ja. Dann verlassen wir die Bundespolitik und schauen auf die Iberische Halbinsel nach Spanien und Portugal. Jeder hat das mitbekommen, ein gigantischer Stromausfall hat am Montag für Chaos gesorgt. Fast 55 Millionen Haushalte sind ohne Strom gewesen. Teilweise hat es 20 Stunden gedauert, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Internet und Handys sind ausgefallen. Zehntausende Passagiere saßen in Zügen und U-Bahn fest. Also ein richtiges Chaos. Wir zeichnen diesen Podcast Mittwochvormittag auf. Die Ursache steht noch nicht fest. Trotzdem wollen wir auf dieses Thema eingehen. Frau Kempfert, wie schauen Sie auf diesen Stromausfall? Der spanische Netzbetreiber hat einen Cyberangriff ausgeschlossen. Trotzdem hat die spanische Justiz eine Voruntersuchung eingeleitet mit der Frage, ob es nicht doch Computersabotage und damit ein Terrorvergehen war. Sofort losgegangen sind die Spekulationen in den sozialen Netzwerken. Dort wurde schnell behauptet, dass die erneuerbaren Energien schuld am Blackout waren. Welche Erklärung, Frau Kempfert, halten Sie für am wahrscheinlichsten? Ja, also es ist ja noch nicht so viel bekannt, aber es sind einige sehr seltsame Dinge passiert. Also es ist ja so gewesen, dass innerhalb von 5 Sekunden um die Mittagszeit in Spanien 15 Gigawatt an Leistung, an Produktion, Stromproduktion verloren gegangen sind. Das ist ungefähr 60% des nationalen Bedarfs. Und das bedeutet, dass hier eine Netzstabilität nicht mehr sichergestellt werden konnte, wenn so viel Leistung auf einmal wegbricht. Das hätte man im Europäischen Verbund vielleicht ausgleichen können, aber das ist sehr, sehr schwer. Insofern muss man einfach jetzt noch abwarten und auch schauen, was sind die Gründe dahinter. So ein Stromnetz ist wirklich ein hochkomplexes System. Das braucht immer ein Gleichgewicht, auch zwischen Zufuhr und der Entnahme von Strom. Und jetzt in Spanien ist wirklich ein extrem außergewöhnliches und sehr unwahrscheinliches Ereignis aufgetreten mit diesem Totalverlust auch in der Versorgung. Und das ist eine Katastrophensituation. Man hat ja auch gesehen, was da passiert ist. Und dieses Stabilitätsproblem hat eben dazu geführt, dass diese Frequenz, die Netzfrequenz von 50 Hertz, die immer stabil gehalten werden muss, nicht mehr stabil gehalten werden konnte. So, und um dieses Gleichgewicht ging es dann, da hätte man jetzt entweder Exportmöglichkeiten oder Import jetzt von Strom aus den anderen Ländern gegensteuern können oder auch Speicher, dass man beispielsweise Batteriespeicher hochgefahren hätte, all das war nicht möglich. Es gab ein unbekanntes Ausgangsproblem und das hat so eine Kaskade an Ereignissen ausgelöst, die extrem unwahrscheinlich sind und eigentlich nicht hätten passieren dürfen und auch diese Ausgleichsvorgänge überhaupt nicht passiert sind, wie es eigentlich hätte passieren sollen. Und Spanien liegt eben auch nicht wie Deutschland inmitten Europas, sondern ist da relativ eng begrenzt, was zum Beispiel auch die Stromzufuhr aus Frankreich angeht, die sich dann auch sofort abgekoppelt haben alle, sonst hätten wir alle mit dem Blackout gehabt, aber da konnte man auch nicht aushelfen und in Deutschland wäre das anders, da hätten wir genügend andere Möglichkeiten, um uns da zu stabilisieren. Das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen, also das ist nämlich genau die Frage, die sich alle stellen. Genau, ich wollte noch ganz so Ihre Frage beantworten mit den erneuerbaren Energien, das geht natürlich jetzt schnell, dass gesagt wird, ja, das ist ja klar, bei der Energiewende jetzt gibt es andauernd Blackouts, das ist das Wunschszenario derjenigen, die die erneuerbaren Energien denen nicht zutrauen. Aber es ist natürlich schon so, in Spanien hatten wir einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien, Solarstrom, aber es war um die Mittagszeit. Es gab nicht eine plötzliche Sonnenfinsternis, die diese 15 Gigawatt erklären können. Und Windenergie und Solarenergie, eigentlich stabilisieren die sich sehr gut, aber sie funktionieren eben nicht in so einer Extremsituation, wo man hätte Ausgleichsenergie haben müsste über andere Kraftwerke, Wasserkraft beispielsweise in Spanien oder über den Import aus anderen Ländern oder Speicher, wie beispielsweise Batteriespeicher. Da muss man sich abpuffern. Das gehört aber auch zum System dazu. Und da ist irgendwas schiefgelaufen, was nicht hätte passieren dürfen. Und das sind die Netzbetreiber, die da verantwortlich sind. Und deswegen finde ich schon ein sehr ungewöhnliches Ereignis, was vielleicht auf Probleme bei den Spaniern hindeutet, die sich nicht genügend abgesichert haben. Oder was darauf hindeutet, dass es tatsächlich vielleicht Sabotage gab. Also das muss man jetzt ermitteln in allen Richtungen. Aber dass jetzt die erneuerbaren Energien automatisch immer so einen Blackout führen, das kann man so nicht sagen. Eigentlich hätte es nicht passieren dürfen. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die sich viele stellen. Kann das auch bei uns in Deutschland passieren, so ein gigantischer Stromausfall? Wie sicher ist Deutschland und welche Lernen sollten wir aus den Stromausfällen in Spanien und Portugal ziehen, Frau Kempfert? Ja, also so ein großflächiger, lang anhaltender Blackout ist in Deutschland sehr, sehr unwahrscheinlich. Das deutsche Stromnetz ist redundant aufgebaut. Das heißt, wenn eine Leitung ausfällt, ist immer eine andere Leitung da. N-1 nennt man das. Wir haben eines der sichersten Stromnetze der Welt in Deutschland. Wir haben auch die Möglichkeit, über den europäischen grenzüberschreitenden Handel, Stromhandel, dann Strom zur Verfügung zu stellen mit höheren Kapazitäten. Passiert auch üblicherweise, wenn solche Lastabfälle auftreten. Wir haben große Interkonnektorenkapazitäten, das heißt, wie viel können wir über die Grenze transportieren, sind da auch verpflichtet, 70% des grenzüberschreitenden dieser Kapazität bereitzustellen. Da haben wir 30 Gigawatt, die wir auch noch absichern können. Also in Deutschland ist das Netz und auch in ganz Europa, muss man sagen, eben bis auf Spanien offenbar so richtig, insgesamt sehr robust und sehr stabil. Also da mache ich mir weniger Sorgen für Deutschland, auch nicht mit viel erneuerbare Energien. Ich mache mir nur Sorgen, was mögliche Cyberangriffe angeht. Und wir hatten das in diesem Podcast schon öfters mal. Wir hatten schon mal thematisiert, dass es Cyberangriffe auf Windenergieanlagen gab, die auf einmal abgeschaltet wurden. Wir haben es thematisiert bei der kritischen Infrastruktur, wo chinesische Technik zum Einsatz kommen sollte, was eben diese Abschaltung auch von Heimspeichern und Solaranlagen angeht, wo man ja so Lastmanagement macht, wenn da die chinesische IT involviert ist, wo wir das schon mal thematisiert haben. Es gibt genügend Studien, die davor warnen. Die Behörden selber warnen eben vor diesen möglichen Cybergefahren. Und das ist schon eine Gefahr für das deutsche Stromnetz, für das deutsche Stromsystem. Da habe ich ja schon öfters hier im Podcast vorgewarnt, da müssen wir uns wirklich gut drauf vorbereiten, dass das nicht passiert und auch eben Entscheidungen treffen, dass wir bestimmte Software oder bestimmte Technik aus bestimmten Ländern eben nicht hier zulassen und verbauen, damit diese Risiken nicht da sind. Dann belassen wir es erstmal dabei. Wenn es da grundlegend neue Erkenntnisse zum Blackout in Spanien und Portugal gibt, dann werden wir im Podcast sicher nochmal drauf eingehen. Kommen wir zum nächsten Thema. Frau Kempfert, haben Sie schon mal ganz viel Geld verloren, sagen wir 40% Ihres Vermögens? Nein, das habe ich noch nicht verloren. Ich bin aber auch nicht Aktienspekulantin. Da wäre das vielleicht so im individuellen Portemonnaie möglich, dass man, wenn man da irgendwas anlegt und die Finanzkrise kommt, dass man da wirklich großes Vermögen verlieren kann. Aber ich habe weder großes Vermögen noch habe ich große Aktien oder so und bin da jetzt noch nie in der Situation gewesen, dass es da 40% auf einmal weg waren. So war es noch nicht. Nein. Bei Ihnen? Bei mir auch nicht. Also Ihnen geht es wahrscheinlich wie den meisten von uns. Außer es gibt, wie Sie ja schon gesagt haben, ein paar ganz wilde Spekulanten am Aktienmarkt unter uns. Aber so viel Geld zu verlieren, ist für die meisten sicher unvorstellbar. Und trotzdem könnte es passieren, nicht von heute auf morgen, aber im Laufe der Jahrzehnte. Australische Wissenschaftler haben nämlich ausgerechnet, was die Klimakrise kosten wird. Das Ergebnis: Die Menschen werden weltweit im Schnitt 40% ärmer, wenn die Erderwärmung auf ein bestimmtes Maß ansteigt. Frau Kempfert, Sie haben sich mit der Studie intensiv auseinandergesetzt. Was muss passieren, damit diese 40% wirklich eintreten? Also zunächst einmal fand ich diese Studie eben sehr wichtig und deswegen habe ich sie mitgebracht, dass wir mal drüber sprechen können. Also denn in der Tat gibt es hier neue Erkenntnisse, die durchaus auch aufrütteln müssen. Wie Sie zu Recht sagen und schon eingeführt haben, zeigt die Studie eben, dass wir erhebliche Wohlfahrtsverluste haben können, wenn der Klimawandel ungebremst weiter fortschreitet. Und wir kennen ja diese Schäden, die auch auftreten können bei Klimakatastrophen. Denken wir an das Jahrhunderthochwasser da auch in Österreich oder Spanien. Oder wenn Dürre auftreten, Waldbrände, wie auch in Los Angeles und der Kalifornien, sehen wir ja die Schäden, die unmittelbar auftreten. So, und diese Studie hat jetzt ein verbessertes Modell entwickelt und rechnet aus, dass wir sehr hohe Wohlfahrtseinbußen haben können. Also Sie sagen durchschnittlich um 40% ärmer. Also die gesamten Volkswirtschaftlichen haben dann eben diese Schäden oder wirtschaftliche Einbußen durch unterschiedliche Effekte, die hier einbezogen wurden und auch eine Rolle spielen, wenn es eben immer wärmer wird. Und je wärmer es wird, desto mehr extreme Klimaereignisse treten auf. Und die Studie zeigt eben, wenn wir jetzt diese 2,7 Grad annehmen, die wir im Moment ja als Leitplanke nehmen, als globale Erwärmung bis 2100, wo sich die Entwicklung hinbewegen soll, dann kommt es eben zu diesen hohen Schäden, die auftreten können. Und selbst wenn man die Erwärmung auf 2 Grad beschränken würde, würde das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf weltweit um 16% sinken. Das zeigen diese neuesten Berechnungen. Es ist deutlich höher als vergangene Studien, weil sie eben noch sehr viel mehr hineingerechnet haben. Vergangene Studien haben immer so gedacht, das sind irgendwie so 1,4%. Ja, ist es ja nicht weiter wild, da können wir ja irgendwann anfangen mit dem Klimaschutz. Aber hier zeigt sich eben durch diese verbesserte Modellierung, gerade im ökonomischen Bereich, dass die stärkere Erhitzung um 4 Grad dann diese hohen Schäden, einen Bruttoinlandsproduktrückgang um Also 40%, genau. entstehen können. Und diese großen Unterschiede, die es auch gibt, jetzt diese Studie zu den vorherigen, hängen damit zusammen, dass bisherige Modelle eher so lokale Wetterereignisse berücksichtigt haben und ignoriert haben, wie stark auch globale Wirtschaftsverflechtungen die Länder anfällig machen eben für Wetterereignisse, also insbesondere Lieferketten, wenn es da kaskadenartige Störungen gibt. Wir haben gerade über Blackout gesprochen, ein Effekt, der auch auftreten kann, aber hier geht es auch um Lieferketten, die mit reingerechnet wurden. Und hier diese Forscher integrieren eben erstmals systematisch die globalen Wetterbedingungen in den bestehenden ökonomischen Modellen. Und das ist eine wirklich, wirklich sehr gute Fortentwicklung der Modelle, auch eine Anpassung der Modelle, um eben sehr viel besser abschätzen zu können, welche Wohlfahrtsschäden auftreten können. Und Sie haben gefragt, was muss passieren? Also wir müssen natürlich den Klimawandel eindämmen. Wir müssen es schaffen, dass die Temperatur bei einem neuen Grenzwert, den die Studie zeigt, bei 1,7 Grad eher liegen sollte und nicht bei 2,7 Grad, also 1 Grad nochmal weniger. Und selbst dann haben wir Schäden. Das heißt, die ambitionierte Klimaschutzpolitik, die wir ja mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens entwickelt haben, dass es da selbst auch noch zu Schäden kommen kann und die aber reduziert werden, je weniger stark die globale Temperaturentwicklung auftritt. Und deswegen muss man alles dafür tun, also dass der Klimawandel eben nicht in den großen Entwicklungen voranschreitet, wie es im Moment der Fall ist, und wir schaffen eben auf diese 1,7 Grad zu kommen. Was mich wirklich fasziniert an der Studie ist wirklich die Herangehensweise der Forscher, weil zu Beginn meiner Forschungswelt, als ich noch junge Forscherin war, habe ich genau solche Modelle entwickelt und kenne mich da sehr intensiv aus und sehe eben, dass es da jetzt sehr gute Weiterentwicklungen gibt, dass man eben sogenannte, also die Modelle nennen sich sogenannte Integrated Assessment Modelle, das heißt, man integriert Bewertungsmodelle von, also Klimamodelle, wie die sich entwickeln, mit wohlfahrtsoptimalen ökonomischen Modellen. Und dann kann man ausrechnen, wenn man jetzt Klimapolitik macht, welche Wohlfahrtswirkung das hat am Ende der oder zu diesen einzelnen Perioden, die man sich da anschaut. Und hier hat man jetzt zum ersten Mal ökonometrische Modelle oder einmalig ökonometrische Modelle entwickelt, die das Wetter jeden einzelnen Landes sich anschauen und dann die Auswirkungen auf die Wirtschaft dieses Landes hat und dann auch die Wetterbedingungen in anderen Ländern, um dann auch Prognosen auf die Auswirkungen des Klimawandels auf eben die einzelnen Bruttoinlandsprodukte oder auch das globale Bruttoinlandsprodukt zu entwickeln. Und so hat man eine Vernetzung der Weltwirtschaft auf die einzelnen Länder, wie dann eben sie anfällig sind für einzelne Wetterveränderungen. Das sprich, wenn es da jetzt bestimmte Extreme gibt, kann man eben diese Kaskaden von Folgewirkungen auch auf andere Länder anschauen. Und bisherige Modelle haben immer so grobe Schadenskurven angenommen. Und William Nordhaus ist ja ein Nobelpreisträger, der hat ja auch für diese Art der Modellierung einen Nobelpreis bekommen, zu Recht. Aber er hat immer ausgerechnet, es wird nicht so schlimm kommen. Die Schäden kommen eher später im Laufe der Zeit. Deswegen muss man jetzt noch nicht allzu viel tun. Und das entwickelt sich mehr und mehr zu einer Fehlkalkulation. Man hat da diese Schadenskurven wirklich sehr grob angenommen und eben nicht so diese sehr starke Rückkopplung von den einzelnen Wetterphänomenen auch auf die Ökonomie. Und das ist neu daran. Das finde ich super. Und man hat zum ersten Mal hier auch einen besseren Blick darauf, wenn diese Kaskadenentwicklungen kommen. Aber diese 40%, nur das nicht misszuverstehen, heißt nicht, dass jeder einzelne von uns im Portemonnaie jetzt 40% weniger drin hat. Erstmal ist es ja auch über einen langen Zeitraum, der ja hier angeguckt wird, sondern hier geht es wirklich um das globale Bruttoinlandsprodukt, also um die gesamte Volkswirtschaft. Und da, wenn jetzt Schäden auftreten, beispielsweise durch Naturkatastrophen zum Beispiel, Ernteausfälle. Oder wenn Menschen krank werden und deshalb nicht arbeiten können, weil es eben auch so heiß ist. Genau, sowas. Oder Ahrtal, wenn das Ahrtal überflutet und da Schäden beglichen werden müssen, sind wir alle indirekt davon betroffen. Oder erinnern wir uns an die Pandemie, ich glaube, da kann man es so ein bisschen besser verstehen für die Leute, wo jetzt diese Lockdowns waren, welche Entwicklungen das hat in kürzester Zeit auf die Ökonomie, wenn die Läden zu sind, wenn bestimmte Arzneimittel nicht mehr geliefert werden können, wenn die ganzen Lieferketten zusammenbrechen, welche Produkte auf einmal überall fehlen in den Supermärkten. Da kann man es vielleicht so ein bisschen plastischer verstehen, was hier tatsächlich ökonomisch gemeint ist. Und diese Schäden, die dann auftreten können, ausgelöst durch extreme Wetterereignisse, die sind hier gemeint. Und sie haben eben nicht nur lokale Auswirkungen, sondern damit auch Auswirkungen auf benachbarte Länder oder eben auch auf diese Lieferketten. Und die Lieferketten sind hier in dem Vordergrund. Ich finde es sehr interessant, dass man da auch mal Zahlen sieht, welche Größenordnung das annehmen kann. Das sind auf jeden Fall sehr beunruhigende Berechnungen, die australischen Wissenschaftler angestellt haben. Ich mache jetzt mal einen ganz harten thematischen Cut, weil ich, bevor wir zur Hörerfrage kommen, noch auf einen wichtigen Podcast hinweisen möchte. Hormongesteuert heißt der Podcast und der beschäftigt sich mit einem gesellschaftlich extrem relevanten Thema, den Wechseljahren. Millionen Frauen sind betroffen, viele leiden massiv unter Beschwerden, viele müssen im Job sogar kürzer treten und deshalb ist es wichtig, dass es diesen Podcast gibt. Dort bekommen betroffene Frauen Hilfe. Meine Kollegin vom MDR, Katrin Simonsen, spricht alle zwei Wochen mit Frauenärztin und Hormonexpertin Dr. Katrin Schaudig über viele Aspekte, die mit den Wechseljahren zu tun haben. Haarausfall, Gebärmutterentfernung, gefährliches Bauchfett und viele andere Themen. Die Resonanz auf den Podcast ist riesig, deshalb geht der Podcast schon in die dritte Staffel und wird auch von vielen Frauenärzten empfohlen. Der Podcast erscheint alle zwei Wochen werbefrei in der App der ARD Audiothek. Den Link packe ich mit in die Shownotes, sodass natürlich jeder ohne Probleme dort hinkommt. Das klingt interessant, ja. Also das betrifft ja auch so viele Menschen, insofern großartig. Muss ich mir unbedingt mal anhören, habe ich noch nicht gemacht. Ich höre ja immer sehr viele Podcasts, aber den habe ich noch nicht gehört, nein. Es betrifft eben einfach unheimlich viele Frauen, das muss man sagen. Und es ist ja auch gut, dass so ein Tabuthema jetzt in die Öffentlichkeit geholt wird. Ja, das finde ich gut, aber ich weiß gar nicht, also ich bin ja überhaupt nicht vom Fach, aber sind es tatsächlich nur Frauen? Ja, sind Männer nicht manchmal auch betroffen? Also ist jetzt nur mal eine blöde Frage. Ich muss mal bei dem Podcast anrufen, dass du wissen. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube es schon, dass es vor allem ein Frauenthema ist. Aber wie gesagt, ich bin kein Experte. Ich rufe da mal an bei dem Podcast, dann weiß ich Bescheid. Das nächste Mal gebe ich dann Auskunft. Das ist gut, weil auch die beantworten in dem Podcast natürlich Fragen von Hörerinnen und kümmern sich da sehr intensiv drum. Jetzt kommen wir zu einer extrem beliebten Rubrik bei uns, nämlich auch Fragen von Hörerinnen und Hörern. Ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben, Lob, Kritik oder eben auch Fragen. Alles ist willkommen. Wir lesen uns alles durch und Frau Kempfert beantwortet dann die Fragen. Wer auch eine Frage hat oder Feedback loswerden möchte, am besten per Mail. Die Adresse lautet klimapodcast@mdraktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox, hier die Nummer 0800 40 40 008. Und diesmal kommt die Frage von Gordon Storkmann aus Hagen. Hallo, ich möchte für den Podcast das Thema Pflanzenkohle als CO2-Senke vorschlagen. Welches Potenzial hat die Pflanzenkohle eigentlich für das Klima und vielleicht auch für den Aufbau von Böden? Wäre es nicht sinnvoll, Pflanzenkohle in Pyrolyse mit überschüssigem Strom herzustellen oder gar mit Parabolspiegeln? Wie ist da der Stand der Forschung bzw. welche Ansätze gibt es bereits? Puh, Frau Kempfert, bevor wir klären, ob Pflanzenkohle gut für das Klima ist, müssen wir vielleicht erstmal klären, was eine CO2-Senke ist und was Pyrolyse ist. Vielleicht können wir mit diesen beiden Begriffen mal anfangen, bevor wir die eigentliche Frage beantworten. Ja, also Herr Stockmann, vielen Dank für die Frage. Also die hat es wirklich in sich, ja. Also aber sehr gut. Ich fange mal an. Also Pflanzen entziehen der Atmosphäre CO2. Das ist die sogenannte Photosynthese, kennt, glaube ich, jeder noch aus dem Schulunterricht. Dann lässt man diese Biomasse verrotten oder verbrennt sie, dann gelangt eben der Kohlenstoff als CO2 zusammen mit weiteren klimaschädlichen Gasen zurück in die Atmosphäre. Und das gilt es zu verhindern, was mit der Pyrolyse gelingt. So, und die Pflanzenkohle kann eine sogenannte Negativemissionstechnologie sein. Und das ist, denke ich, auch der Aspekt, den Herr Stockmann hier interessiert. Es geht um diese Negativemissionen von Pflanzenkohle. Da spricht man eben von sogenannte Pyrogenic Carbon Capture and Storage, also die Pyrogenese und die Einlagerung von CO2, also Abscheidung und Einlagerung von CO2. Also das bedeutet über die Photosynthese eingefangener Kohlenstoff, der wird mittels Pyrolyse dauerhaft beständig gemacht. Und dieser Kohlenstoff, den gilt es jetzt zu lagern, das ist die sogenannte C-Senke, und am besten gleichzeitig zu nutzen, das ist der sogenannte Zusatznutzen. Und Kohlenstoff ist dann ein wertvoller Rohstoff für den Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen, vor allen Dingen aus dem Boden, das kennt man aus dem Baumarkt oder da, wo die Pflanzenerde da manchmal liegt. Also der Boden wird besser gemacht sozusagen. Genau, der wird besser gemacht, aber es gibt auch Baustoffe mittlerweile, und da muss ich gleich noch zwei, drei Sätze zu sagen. Aber jetzt geht es erstmal um diesen Zusatznutzen dieser Pflanzenkohle, der eben diese CCS oder Pyrogenic CCS zu einer wirklich schlauen Idee macht und unterscheidet sich wirklich fundamental von anderen Negativemissionslösungen, der einziger Zweck ja häufig ist, nur CO2 einzulagern und damit so ein Cost Case sind. Also man zieht das CO2 weg und lagert es ein. Dafür braucht man dann wieder Speicher und das ist teuer und ineffizient. Aber hier ist es so, dass die Pflanzenkohle positiv sich auf das Klima auswirken kann. Sie hat in der Gesamtbilanz von Biomassegewinnung, auch Pyrolyse und Weiterverarbeitung und in der Anwendung ist es da entscheidend, dass sie klimapositiv ist, so nennt man das dann am Ende. Also damit ist es eine echte CO2- oder C-Senke, Kohlenstoffsenke, so muss man es sagen. Und wenn man jetzt mal so eine Handvoll Pflanzenkohle, da sind ungefähr 300 Gramm Kohlenstoff dauerhaft drin gespeichert und damit auch der Atmosphäre entzogen und auch gespeichert. Also das ist schon mal ein großer Vorteil. Und eine große Stärke auch der Pflanzenkohle ist die Stabilität. Sie ist sehr dauerhaft, wird kaum biologisch oder chemisch zersetzt und damit ist diese Klimawirkung von der Kohlenstoffsenke, macht es eben dann erheblichen Unterschied. Also mit so einer Tonne Kohlenstoff, da kann man, das kann man über 30 Jahre speichern oder eben mit der Pflanzenkohle über Jahrhunderte. Und das ist so eine Stabilität Humus, genau, wir haben gerade schon den Boden angesprochen, und wird häufig für die Aufforstung genutzt, also im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch schon sehr lange, zu Beginn des Jahrtausends, auch so eine Methode, auch die Bindung und Speicherung von Kohlenstoff, das einzubeziehen und auch in Baustoffen wird es mittlerweile auch genutzt oder eingebunden, wo man dann auch eine Verweildauer hat, eben von der CO2-Senke. Und damit hat man so eine langfristige Speicherung und das auch dann sichergestellt, dass man da so eine wichtige Bilanzierung hat und die Kohlenstoffsenke auch wirklich eine Kohlenstoffsenke ist. Und er hat ja nach dem Potenzial gefragt. Genau, das war noch mit ein Aspekt. Ja, diese Pyrolyse, der kann wirklich auch einen Großteil auch von diesen pflanzlichen Kohlenstoffverbindungen so in so einer stabilen Form umwandeln und kann dann die Biomasse in Form von Rest oder auch an Abfallstoffen im großen Ausmaß ist ja vorhanden und damit gibt es so Potenzialabschätzungen. Im Übrigen ist Pflanzenkohle auch Teil der internationalen Klimaszenarien. Auch da spielt es eine Rolle. Es ist auch im europäischen Kontext anerkannt. Da gibt es auch Zertifikatsregeln und so weiter. Also das ist schon wirklich etabliert. Aber jetzt von den Potenzialen, da sprechen so Schätzungen darüber, so ein Senkenvolumen in Europa von 255 Millionen Tonnen CO2 innerhalb der nächsten 15 Jahre könnte man erreichen. Das ist nicht riesig, also 7% so der möglichen Negativemissionen, aber immerhin, das kann sich deutlich noch steigern. Die Technologie ist heute einsetzbar, sie ist auch kommerziell verfügbar, sie kann auch leicht skaliert werden. Die Logistik für die Biomasse kann man aufstellen und es ist eine deutlich sinnvollere Lösung, diese Pflanzenkohle dann großtechnisch umzusetzen und dann auch kleinteilig zu realisieren. Und man schützt die Ökosysteme zum Beispiel auch. Und da gibt es diese Qualitätssicherungen im europäischen Kontext. Die nennen sich EBC oder EBC-Richtlinien. Und damit ist sie auch eben leicht zu transportieren. Sie ist dezentral herstellbar. Die ist relativ effizient. Also so 20-60% des Kohlenstoffs können eben in der Pflanzenkohle auch gebunden werden. Und damit hat man da wirklich auch eine mögliche Senke, die auch einen großen Zusatznutzung hat. Und von den Kosten her ist es so, dass man da rechnet so ungefähr 100 Euro pro Tonne CO2. Das ist nicht wenig, aber auch gut. Also insofern, gerade für die Landwirtschaft, denke ich, ist das interessant. Es gibt Anwendungen für diese sogenannte Biochar, so nennt man das im Englischen, diese Art von Pflanzenkohle. Die Stadt Stockholm, die hat schon so ein Biochar-Projekt umgesetzt. Die nutzen so ein pflanzenkohlenartiges Substrat bei den Stadtbäumen auch. Und das führt dazu, dass das Wachstum gefördert wird und die Resistenz eben gegen Trockenstress gesteigert wird. Das könnte man in Berlin im Übrigen auch mal anwenden. Die Bäume sind und die Pflanzen sind extrem gestresst durch die Dürre, die hier ist. Aber eben die Pflanzenkohle ist klimapositiv. Und insofern, wenn man es jetzt in der Landwirtschaft umsetzt, sowieso gut einsetzbar. Baustoff ist etwas komplizierter, aber selbst das ist möglich. Und für Stadtbäume. Und für Stadtbäume sowieso, genau, das wäre auch gut. Also es gibt eben auch Skalierung, es gibt auch Unternehmen, die sich da schon entwickelt haben, auch im europäischen Kontext, das gut zu skalieren. Die Potenziale sind recht groß und ich denke, man sollte es schon als eine positive Entwicklung abspeichern, also auch die Beantwortung, ja, das ist positiv, die Wissenschaft ist ja auch positiv eingestellt und in den Klimaberichten ist es auch drin als ein wertvoller Beitrag zur Negativemission. Und insofern, wir haben ja so eine Art von Restemissionen, die man schwer vermeiden kann. Und die Pflanzenkohle kann eben diese 30% von sogenannten Restemissionen von diesem Volumen aufnehmen und hat damit eben eine wichtige Bedeutung, weil es eben über Jahrhunderte stabil auch eine CO2-Speicherung sicherstellen kann, exakt bilanziert werden kann. Auch das ist sehr wichtig und sie bietet auch eine wirtschaftlich interessante Synergie, denke ich, mit der Bioenergienutzung. Und insofern gibt es da großes Potenzial. Ich halte das für sinnvoll. Ich finde es auch gut, dass wir das hier mal adressieren. Das denke ich, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, um die Kohlenstoffsenken zu entwickeln. Herr Storckmann, Sie fragten ja noch mit dem Parabolspiegeln. Das ist nochmal wieder was anderes. Also das nennt man ja Concentrated Solar Power. Das sind so riesige Spiegel, die häufig in der Wüste rumstehen. Und da werden sie auch hauptsächlich genutzt. Da ist auch der Haupteinsatzgebiet, weil da ist es so, dass man, das sind sogenannte solarthermische Kraftwerke, die bündeln eben über diese Spiegel das Sonnenlicht und reflektieren das zu Wärmeempfängern. Und dann erhitzt sich ein Wärmeträgermedium, zum Beispiel Salz oder so. Und da erzeugt man Energie draus. Das sind regelbare Kraftwerke, sind gut einsetzbar in Regionen, zum Beispiel Spanien. Die können da vielleicht noch mehr von einsetzen, um ihre Probleme in den Griff zu kriegen. Beim nächsten Mal Blackout. Das ist auf jeden Fall eine dauerhafte, wie konventionelle Kraftwerke, Energieform, die auch Speichermedium enthält und damit einsetzbar ist. Und die Potenziale sind jetzt in solchen Regionen groß. Und davon gibt es ja auch viele sonnenreiche Regionen. Das ist jetzt eher für uns oder für den insgesamt den Einsatz in Europa eher ein geringerer Anteil, aber auch ein wichtiger Beitrag. Insofern hat er da zwei wichtige Punkte angesprochen, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber zur Herstellung für diese Pflanzenkohle eignen sich jetzt diese Spiegel im Moment noch nicht. Das habe ich jetzt richtig rausgehört. Das sind zwei verschiedene Paar Sachen. Ja, so würde ich es einordnen. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass man jetzt mit großen Spiegeln da etwas im Bereich der Biochar einsetzt, weil Biochar ist ja Biomasse-Humusbildung. Aber wenn er da noch etwas im Hinterkopf hatte, was ich jetzt da nicht richtig verstanden habe an der Frage, dann soll er sich nochmal melden, aber ich denke, diese großen Spiegel, das hatte ich ja gerade erklärt, ist nochmal eine andere Thematik mit Solarthermie, aber auch wichtig. Und beides ist so ein bisschen unterbelichtet, gerade wenn es darum geht, dass wir immer nur über Solar oder Wind oder so reden oder Wasserkraft, gehört eigentlich so etwas auch noch dazu. Also Daumen hoch für die Pflanzenkohle. Damit sind wir am Ende der Folge. Eine Sache noch, der MDR bietet, wenn es um Klimathemen geht, nicht nur diesen Klimapodcast an, sondern es gibt auch Klimainfos zum Lesen. Der MDR schickt jeden Freitag ein Newsletter raus per Mail, das MDR Klima Update. Wer Interesse hat und sich registrieren lassen möchte, den Link packe ich mit in die Shownotes. Außerdem gibt es dort auch den Link zur MDR Aktuell App mit allen wichtigen Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kempferts Klimapodcast gibt es dann in 2 Wochen mit meiner Kollegin Theresa Brenner. Ich danke Ihnen, Herr Schöll, und wünsche eine schöne Zeit. Tschüss. MDR Aktuell, Kempferts Klimapodcast.